Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Ah, kurz Neues. Ja, und dem Martin. Ja, mit mir auch. Ich war jetzt total verwirrt, weil du nicht mit dem Martin als nächstes gesagt hast und dann wusste ich gar nicht, was jetzt passiert. Ich wollte das kurz wirken lassen. Ja. Man ist ja so festgefahren in seinen Mustern, obwohl ein neues Jahr begonnen hat. In diesem Sinne auch von mir ein frohes Neues. Ich hatte auch die lustige Erfahrung, ich habe am 2. schon angefangen zu arbeiten viele meiner Kollegen nicht. Und dann war am 6. dann nochmal so, frohes Neues. Und ich war irgendwie schon so in dem, das Jahr ist doch schon halb vorbei, Modus. Aber es wird einem ja immer noch überall frohes Neues gewünscht, insofern auch hier. Auch in diesem Jahr macht sich Marcel jedes Mal die Mühe, einen Zahlenfakt für die Sendung rauszusuchen. Genau, der Zahlenfakt. Schreiben wir die Folge 395 und da muss ich ja das nur von letzter Folge nochmal aufgreifen. Es wäre ja doppelt schön gewesen, die 400 zu haben, so mit 2020, weil 400 ja viel mehr 2020 ist als die, gut. Ja. Aber wir sind bei der 395 und 395, diesmal habe ich mal eine Jahreszahl rausgesucht. Und zwar geht es um die Reichsteilung von 395. Wir erinnern uns an das Imperium Romanum, das Römische Reich. Und 395 geschah es, dass die Herrschaft aufgeteilt wurde. Also nicht das Reich selber, sondern sozusagen Verwaltung wurde in zwei Teile aufgeteilt. Also die Reichsteilung war nicht eine Teilung des Reichs. Genau, die Reichsteilung war eigentlich keine echte Teilung des Reichs, sagt die deutsche Wikipedia. Wer weiß, was die römische Wikipedia war. das ist ja manchmal, dass das ein bisschen... Omnia Roma est divisa in gratis dreis. Auf welche Seite sich Apple geschlagen hat, wissen wir auch nicht. Ja genau. Aber diese Reichsteilung hat ja durchaus langfristig auch... Auswirkungen gehabt, Weströmisches Reich und Oströmisches Reich. Shit, Mann, da hat sich groß. Ja einiges auch auseinanderentwickelt dann mit der Zeit. Ja. Genau. Holy shit. Ja. Also. Also das Weströmische Reich war irgendwie so Europa plus und das Oströmische Reich ist dünnes Eis. Übrigens, Martin, du wohnst gar nicht mehr, weder im West- noch im Oströmischen Reich, weil bis nach Berlin haben sie es nicht geschafft. Ach, Germanien ist nicht. Genau. Ja, ich bin endlich den Römern entkommen und ihrem Einflusskreis. Gut. Ja. So viel zum Zahlenfakt und wir beginnen das neue Jahr und diese Sendung mit einer traurigen Meldung, nämlich Wolfgang Back, bekannt durch den WDR Computer Club, den er zusammen mit Wolfgang Rudolf als die beiden Wolfgangs moderiert hat, ist leider gestorben letztes Jahr. Ja, ich habe den ja nie gesehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass das im WDR gelaufen ist. Und so ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, wie lange es den gab, aber so ganz am Anfang war das ja noch so, dass man drei Programme hatte und das dann davon abhing. Stimmt, wo man lebte. Man hört ja auch immer, dass die Münchner damals schon den großen Vorteil hatten, dass sie österreichisches Fernsehen auch haben. ORF 1 und 2. Das war bei mir schon in Nürnberg schon nicht mehr der Fall. Ja, nee, das war auch in München schon weit weg von der österreichischen Grenze. Ja, deswegen, ich bin mit dem BR aufgewachsen, der damals ja noch Sender damals. Der hat ja manchmal sich ausgeklinkt, wenn Leute Witze gemacht haben. So wie der WDR heutzutage, wo der Computerclub auch lief. Ja, aber als wir analoges Satellitenfernsehen bekommen haben damals, da gab es den WDR Computer Club noch und ich habe tatsächlich so ein paar Mal auch den WDR Computer Club geguckt und das waren immer ganz lustige Projekte, das waren so irgendwie so Bastel-Hacker-Sachen auch manchmal und ich war immer erstaunt, dass sowas im normalen Anführungszeichen Fernsehen kommt, weil das ja doch sehr speziell und technisch war. Ja. Ja, ansonsten schade. So mit richtig vernünftigen Computersendungen in meiner kompletten Fernsehlaufbahn bin ich da bei nichts hängen geblieben. Ja, hier X-Space im ZDF. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. X-Space, ja, da bin ich, da war ich mal im Studio. Was? Nein. Ja, nein. Ich war mal im Studio bei X-Space. Warum weiß ich das nicht? Es tun sich Abgründe auf. Ja, wusstet ihr, dass da mal die H-Blocks aufgetreten sind? Ja, ich kann mich gut daran erinnern, ich habe das gesehen, als er die H-Blocks aufgetreten hat. Ich wollte jetzt gerade sagen, weil die auch ein X im Namen haben. Ja. Haben sie. Haben wir eigentlich schon berichtet, dass die neue... dass die neue Konsole von Microsoft Xbox One X-Series heißen wird. Echt? Und wie dämlich das ist. Und man wahrscheinlich das X-Series einfach nicht dazu sagen wird, sondern dass sie Xbox heißen wird, ohne One. Xbox One 2. Gehört ja gar nicht dazu. Habe ich jetzt gerade One X-Box gesagt? Du hast gerade One gesagt, das fand ich sehr verwirrend. Nein, Entschuldigung, also Xbox X-Series. Ah, okay. Ohne One. Okay, also sie gehen Xbox zurück von der 1 zu nichts, aber dafür X. Na, zu 10. Damit wissen wir schon. X-Series. Es ist fürchterlich. Das ist so eine Apple-Nomenklatur. So eine, wo man nicht mehr. Also Xbox Air. Das würde mich auch interessieren. Ab welchem iPhone habt ihr aufgegeben? Wahrscheinlich noch gar nicht, aber ich hab's schon. Ab welchem iPhone habt ihr aufgegeben, zu wissen, welches das aktuelle iPhone ist? Seit das Zahlen gerade. Okay. Jetzt gerade, nach dem 10. Aktuelles 11, oder? Ja. Ah. Jetzt weiß ich es wieder. Aber nach dem 10. habe ich aufgegeben. Ich habe ein XS, das weiß ich, weil ich es heute nachgeschaut habe. Davor musste ich sagen, ich habe ein, ich glaube, X. Und dann muss ich es nachschauen. Also, ich habe letztens im Bugtracker so geguckt, was so Devices, die den Crash reported haben. Und dann habe ich da iPhone XS gesehen und dachte, das ist kleiner als das X. Weil extra small. Ach Gott, ist es fürchterlich. Ja. Nice. Also da wird es auch mal wieder. Naja, Zeit. Aber solange Microsoft die neue Xbox nicht The New Xbox nennt, das hatten wir ja auch schon mal bei Apple das Problem. Welches war denn das? Das iPad. The New iPad. Echt? Na gut, bei iPad ist eh Hopfen und Malz verloren. Da weiß ich gar nichts mehr. Ich glaube, das war die dritte Generation New iPad. Also ich bin Vierter. Aber bei manchen Dingen, die sich über Jahre, ja fast Jahrzehnte ziehen, ist das halt so. Ja. Ich ziehe jetzt was vor. Mhm. Und zwar gibt es eine markerschütternde Meldung, die eigentlich, also wer hätte es gedacht? Also ich erinnere mich an eine Zeit, das ist einige Jahre her, wahrscheinlich so 6, 7 Jahre her, ich weiß es nicht genau, als ich Martin mal gefragt habe, ob er mir ein paar Spiele empfehlen kann. Mhm. Damals habe ich noch nicht so viele Spiele gespielt. Und dann kam aus seinem Munde, spiel doch mal Kentucky Route Zero, aber vielleicht warte noch ein bisschen, da sind noch nicht alle Episoden erschienen. Gut. Genau, ich versuche gerade das Jahr rauszufinden, wann das gewesen sein kann. Ich habe noch gar nicht... Es war, glaube ich, so um 2013. So als du bei den Fanboys angefangen hast, so genau. Grob ungefähr, ja. Ja. Shit, Mann. Ich glaube, ich habe die Erinnerung. Vor 350 Folgen oder so. Irgendwo in meinem Telefon. Genau, und die Hölle friert tatsächlich zu. Sie werden das Projekt jetzt beenden und zwar am 28.01. Und da erscheint dann die letzte Folge für PC und Mac. Aber auch die TV-Edition und die ist sozusagen die Konsolenversion für Switch, Xbox und PlayStation. Ja. Wie ist denn das? Es gibt doch auch eine iOS-Version, oder? Ich habe aber keine Informationen gefunden. Huh. Gibt es eine iOS-Version? Dass es noch keine gibt. Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich tatsächlich seitdem zurückgehalten habe und gesagt habe, ich werde mir das holen, wenn es fertig ist. Und ja, manchmal lohnt sich das auch wahrscheinlich auch ein paar Jahre. Holy crap. Jahrzehnte. Ich habe mich ja auch an meinen eigenen Rat gehalten. Also ich habe den ersten Teil gespielt und dann dachte ich mir, okay, das ist eine schöne Story und das finde ich cool. Ich warte jetzt mal, bis alles da ist und dann kann ich das am Stück spielen. Insofern freue ich mich auch drauf, dass es endlich mal ganz kommt und ich dieses Spiel tatsächlich auch mal fertig spielen kann, das schon so lange bei mir angefangen gespielt rumliegt. Vor allem, ich habe das, glaube ich, sogar in ein oder zwei Spiele des Jahrzehnts Listen entdeckt. Ja, weil das ganze Jahrzehnt noch nicht in Entwicklung mal fertig. Ist. Ja, vielleicht kommt es dann in 10 Jahren wieder in einer verschiedenen Spiele des Jahrzehnts. Und für die ganz für die Leute, die mit 0 anfangen, beziehungsweise mit 1 anfangen zu zählen, ist es ja sogar noch ein Jahrzehnt. Ach so, ah ja, diese für Diskussion. Die Jesus-Leute, die Jesus im, da wo Jesus im Jahr 1 nach Jesus geboren ist. Nee, ich habe übrigens, Jesus, wo wir da schon wieder beim Korinthen-Zählen sind, ja. Ich habe im Zuge dieser ganzen Dekadenwechselei jetzt dann doch nochmal auch auf XKCD irgendwie schlüssig argumentiert gesehen, dass die Dekade tatsächlich begonnen hat jetzt, weil Dekaden nicht null indiziert sind, oder doch null indiziert sind, besser gesagt. Und es sogar so ist, dass das letzte Jahr einer Dekade im Regelfall sowohl zur letzten als auch zur neuen Dekade gehört. Er belegt das mit Billboard-Charts und so weiter, wo dann irgendwie. Ja, aber jetzt müssen wir drüber reden. Meinst du jetzt 2019 oder 2020, was zu beiden Dekaden gehört? 20 gehört zu beiden Dekaden. Ah ja. Ich will da auch noch das großartige Phänomen in die Kugel werfen. Nein, wie heißt das? Ins Stadion werfen, in den Hut werfen. Waagschale. In die Waagschale, nein. Ring. In den Ring, Ring ist das Beste, ja. In den Ring werfen, und zwar dieses Phänomen, dass man sagt, ah, das ist ja so 90er oder das ist so 80er, und meistens meint man dann Sachen, die ungefähr in den 10 Jahren danach passiert genau. sind. Also yes. Das, was sich als 90er anfühlt, ist gar nicht so 90er, sondern... Ja. Insofern beginnen Dekaden nicht, sondern sie verschwimmen. Ja. In diesem Sinne... In diesem Sinne, verschwimmen. Ja, verschwimmen. Sehr gute Überleitung. Das ist eine super Überleitung, ich habe noch keine. Aber wir schwimmen voran in der Agenda und kommen zum IGF Award. Da wurden nämlich die Nominierten bekannt gegeben. Game Festival. Ja, und es ist tatsächlich etwas Absurdes passiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob schon mal so viele deutsche Spiele nominiert waren. IGF. Und zwar haben wir unter anderem eine Nominierung für Lonely Mountains Downhill im Bereich Design. Was ich total unterstreichen würde, was das Kernsystem angeht, was ich nicht so unterstreichen würde, was Achievements und das Drumherum angeht. Aber freut mich sehr. Und beim Nuovo Award ist tatsächlich Song of Bloom von Philipp Stollenmeier, was wir ja letztes Mal besprochen haben, nominiert. Dann habe ich noch von Fisbin gab es eine lobende Erwähnung, ich glaube im Bereich Grafik. Ist das richtig? Ich glaube. Und dann noch von Studio Seufz, The Longing ist auch beim Nuovo Award. What The Longing? The Longing, wir erinnern uns, das Spiel, was auf der Maze gezeigt wurde, das Spiel, was glaube ich 200 Tage, 300 Tage, 400 Tage. 400 Tage, glaube ich. 400 Tage lang gespielt wird, sehr schön. Also wer hätte das gedacht? Deutsche Indie-Szene, ja. Ja, dass da tatsächlich gerade was passiert in der deutschen Indie-Szene. Ja, hatten wir lange nicht mehr. Ansonsten möchte ich schon nochmal die Nominierten des McAnally Grand Prize vorlesen. Das ist Eliza von Zachtronics. Zachtronics ist ja eher bekannt für so mechanische Programmierspiele. Genau. Eliza ist aber ein narratives Spiel. A Short Hike. A Short Hike hatte ich hier erwähnt, ist wirklich ein super süßes Spiel, wo man so einen kleinen Vogel spielt, der einen Berg hochklettern möchte. Aber nicht so Celeste, also es ist das Anti-Celeste. Es ist das gleiche Thema. Aber es ist soothing, es ist nett, es ist nicht schwer, sondern man spricht hauptsächlich mit anderen Charakteren. Auch eine Empfehlung nochmal. Untitled Goose Game, da brauche ich nicht mehr viel sagen, vielleicht der News nachtrat, dass das Spiel bereits 1 Million Mal verkauft wurde. Shit, was Mann. Absurd viel ist für ein Indie-Game. Das ist super. Dann Mutatione von Die Gute Fabrik. Ist in Apple Arcade, habe ich aber noch nicht gespielt. Slay the Spire ist ja bei uns Dom der Experte, da kann ich auch nichts dazu sagen. Und Anodyne 2 Return to Dust habe ich auch nicht gespielt. Übrigens kurz nachgetragen, meine ehemaligen Bürokollegen Studio Fispin sind für Minute of Islands nominiert im Bereich Grafik. Mhm. Genau, genau. Das war das, was ich vorhin erwähnen wollte noch. Outer Wilds ist nicht nominiert, weil Outer Wilds hat schon mal einen Preis gewonnen bei den IGFs. Allerdings, ich nenne die jetzt mal die anderen Awards, die auf der GDC vergeben werden. Ja, sind sie nominiert für bestes Spiel. Jo. Jo. So viel. Jetzt kommt die Award-Season demnächst zum Ende. Ich finde, die IGF Awards sind auch immer eine schöne, ein schöner Punkt, da die ganze Liste nochmal durchzugehen und zu gucken, was man in Sachen Indie-Kram verpasst hat. So, denn die Sachen auch schon erschienen sind. Teilweise sind ja Sachen nominiert, die noch gar nicht draußen sind. Aber das ist immer schon so ein schönes Kompendium an, solltest du mal angeguckt haben, Indie-Sachen. Also für mich ist es, würde ich mal sagen, der wichtigste Punkt, um Sachen mitzukriegen, die ich verpasst habe sonst, die mir nicht aufgefallen sind und ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was tut sich da so? Genau. Also ich kann die wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Und wer auf der GDC ist, ich hänge immer ganz viel Zeit am IGF-Pavillon, mhm, weil man da eben, mhm, auch mit den Entwicklern sprechen kann. Und auch für Indie-Entwickler selber, andersrum ist es eine unglaublich tolle Chance, mhm, wenn man da nur da zu fahren, an dem Pavillon rumzuhängen und andere Entwickler kennenzulernen. Ja. Also ja, ich habe da schon einige Goldstücke zum ersten Mal gesehen. Oft halt auch welche, die ich verpasst hatte. Große Empfehlung. Mhm. Und die anderen Awards? Und glaube ich auch der wichtigste Award, den es in der Branche gibt, finde ich. Mhm. Stimmt. Absolut. Und die anderen Awards, die sind dann immer so, in jeder Kategorie kennst du zwei Drittel. Wenn du mal in irgendeiner Kategorie ein, zwei nicht kennst, dann ist es erstaunlich. Und bei den IGF, da ist halt so viel Neues immer für mich dabei, was ich einfach, was mir einfach total durch die Lappen gegangen ist. Das ist großartig. Eine Sache nochmal zu den Awards. Insgesamt, ich finde es eigentlich ganz erstaunlich, welche Kriterien an AAA-Spiele angelegt werden und welche an Indie-Spiele angelegt werden. Weil ich habe immer so das Gefühl, damit ein Indie-Spiel einen Award gewinnt, muss es richtig, richtig viel leisten. Mhm. Damit ein AAA-Spiel einen Award gewinnt, muss es besser sein als die Hälfte der anderen AAA-Spiele. Mhm. Aber muss für sich nicht besonders super sein. Okay. Ich meine, es ist wahrscheinlich schon alleine den Zahlen geschuldet, dass so viele Indie-Spiele rauskommen und halt nicht so wahnsinnig viele AAA-Spiele. Ich dachte eher die Zahlen andersrum, dass du, wenn du mal irgendwie zweistellige Millionen in so eine Spielproduktion versenkt hast, dann wirst du verdammt nochmal auf einer nominierten Liste stehen. Also sagen wir so, ich entdecke öfter nominierte AAA-Spiele bei Awards, die nicht besonders toll sind für ihr Genre oder so, als Indie-Spiele, die nicht besonders toll sind. Na gut, aber... Ja, vielleicht ist es so ein bisschen dieses AAA-Risikoscheue-Syndrom. Es gibt einfach keine AAA-Show, so richtig neue, interessante Dinge sich trauen. Wobei, kann man nicht so sagen, aber es gibt ganz viele, die einfach irgendwie Terminator 5 und das Titanic Remake und der siebte Wiederaufwärmung von Charlie Schulz von der Entsprechung her. Sagen wir es so, die besseren AAA-Spiele, die rauskommen, sind ja auch meistens die Awards abgreifen. Also ich bin jetzt nicht super unzufrieden, was die Award-Politik angeht. Das ist in anderen Branchen teilweise schlimmer. Ja, gut. Als nächstes haben wir auf unserer Liste eine Tipps-Kategorie und ich wollte euch eigentlich vor der Sendung fragen, ob die von euch ist oder ob die von Dominik ist, den wir an der Stelle schön grüßen und der leider nicht dabei sein kann heute. Also sagen wir es mal so, Dom hat mir den entscheidenden Hinweis gegeben, was ich zu tun habe. Mir ist Folgendes passiert und zwar habe ich Manifold, also ich werde später noch mal kurz über Manifold Garden reden, aber jetzt mal zur technischen Seite von Manifold Garden. Ich habe das Spiel angefangen auf meinem iPhone und irgendwann hing das im Ladescreen und es drehte sich so ein kleiner, ästhetisch sehr schön animierter Beachball, der nur ein Ring war, ein schwarzer, Beachring. Aber es ging einfach nichts mehr. Und dann bin ich umgestiegen auf iPad. Was ganz cool war, wegen CloudSafe hat er auf iPad dann den CloudSafe gehabt. Nice. Leider habe ich den großen Fehler gemacht, den du bei iOS-Devices nie machen darfst, nämlich ein ziemlich volles Device gehabt. Das heißt, irgendwann hat er einfach gestreikt und gesagt, ich kann jetzt den Spielstand nicht mehr abspeichern. Und dann dachte ich, na okay, ich habe jetzt nicht so viel weiter gespielt, das ist schon noch okay, habe ein paar Sachen gelöscht. Beim Löschen der Sachen hat das System die App abgeschossen, weil Speicher, ich gehe ja aus der App raus, also habe ich keinen Speicher mehr, also hat er den Spielstand nicht gespeichert. Dann hat es versucht, sich mit der iCloud zu verbinden und dann waren plötzlich keine Spielstände mehr da. Also noch ein ganz alter war noch da. Dann dachte ich, ich habe ja jetzt meinen einen alten Rechner auf Catalina abgedatet. Schaue ich doch mal über Catalina rein, was die App so macht. Hab also Manifold Garden auf dem Mac runtergeladen, auf meinem alten MacBook von aus dem Jahre 2015. Hab Manifold Garden gestartet. Es ist so gut wie unspielbar, weil es so kacklangsam ist auf dem. Aber mein Safe war wieder da, aus der Cloud. Das ist echt das Alan Feiss Commercial, nur mit Apple Arcade. Ja, und es hat dann so blieb, blieb, blieb, blieb, blieb gemacht und dann hat es mein ganzes Dokument gefressen. Gut, das hat aber nicht dazu geführt, dass mein Safe auf iPad wieder aufgetaucht ist. Es hat nur dazu geführt, dass ich halt ein Safe auf dem Rechner hatte. Und auf dem Rechner wollte ich nicht weiterspielen. Also habe ich so überlegt, woran kann es denn liegen? Und habe versucht, Game Center neu zu starten auf dem iPhone. Was nicht ging, interessanterweise. Ich bin tatsächlich in die Einstellung gegangen und habe Game Center ausgeschaltet. Und dann hing meine Einstellungs-App. Also es ging einfach nichts mehr mit Game Center. Was dann doch ganz interessant ist. Und das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, deswegen habe ich jetzt meinen Tipp komplett wieder vergessen, was ich gemacht habe. Aber ich habe drüber getwittert, deswegen, wenn wir Glück haben, werde ich auch finden, was ich getan habe. Okay, von Dom kam dann folgender Trick. Mein Game Center, ja, da kam ein Tritt in die richtige Richtung. Wenn dein Game Center kaputt ist und einfach stuck und du in der Systemeinstellung-App das nicht mehr ändern kannst, dann gehe in Settings Date and Time, schalte die Date and Time Automatic Sync aus, also den Zeitsync, und schalte ihn danach wieder ein. Dann starte dein Telefon neu und versuche es nochmal mit Game Center. Denn das Problem war offensichtlich, dass die Synchronisierung der Zeit irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist und deswegen Game Center nicht mehr reagiert hat. Das macht mich alles so sauer. Das ist natürlich super tragisch, weil, ja, ich meine, durch Bordmittel kannst du es nicht ändern. Also Telefon neu starten oder so hat natürlich überhaupt nichts geholfen. Das hatte ich natürlich als erstes mehrfach versucht. Ich habe auch die App gelöscht und wieder gestartet und so. Nichts hat geholfen. Das hat geholfen, dieser Trick. Der kann sicherlich auch bei anderen Dingen helfen, die gar nicht so damit mit Game Center zu tun haben. Aber da kommt man ja nicht drauf. Nee, selber. Nie. Wie? Ja. Nudel. Und dann kam halt noch dazu, dass Manifold Garden nicht auf die Idee gekommen ist, dass vielleicht iCloud Sync hängen könnte und dann vielleicht sagt, okay, dann benutze ich halt meinen lokalen Safe, sondern immer weiter versucht hat, mit Game Center zu sprechen. Ja, aber das ist ja der Klassiker. Also das ist ja auch die ganz Game Center ist so. Es war wahrscheinlich ja hält an und wartet drauf, dass sie sich mit Game Center verbindet. Und mit die App meine ich jetzt jede App, weil das ist das empfohlene Verhalten. Das ist so, Apple sagt dir, als es noch Game Center gab, hat dir Apple gesagt, so sollst du es machen. Und diese Edge Cases, die du beschreibst, iCloud Sync geht nicht, Gerät ist voll, das sind alles Sachen, die passieren einfach nicht. Und deswegen ist niemand darauf vorbereitet, weil dass ein iPhone mal voll läuft, bevor sich der Nutzer das nächste kauft, das ist so selten und unwahrscheinlich, dass das... Diese ganze Games in der Miserie ist das sowieso so eine Sache. Also ja, es fühlte sich ja alles so an wie, okay, wir schalten das jetzt ab und machen was Neues oder auch nicht. Und dann ist ihnen eingefallen, ach, wir machen jetzt Arcade. Und dann brauchten sie plötzlich ein Gaming-Framework und dann haben sie sich gedacht, wir haben halt dieses alte Zeug da im Schrank liegen, das machen wir jetzt einfach wieder. Inklusive, du darfst jetzt wieder Freunde haben. Und es ist irgendwie aber nicht besser geworden dadurch. Es ist halt immer noch der Darm, erfüllt keine Funktion mehr und jetzt hat es sich entzündet. Jetzt muss er trotzdem wieder verdauen. Also es gab auf jeden Fall einige Apps, die ich auch starten konnte, obwohl dieses Game Center-Problem, also Game Center-Apps herrschte. Ich glaube, Holdown hat funktioniert, Threes hat funktioniert. Die haben sich nicht einfach aufgehängt. Also es ist auch eine Implementierungssache. Aber da sehen wir natürlich, wo das Problem liegt, wenn ich ein Apple Arcade mache und da Entwickler reinnehme, die eigentlich sonst nichts für den Mac machen, denen aber nichts an die Hand gebe. Mhm. Ja, und von Apple-Seite aus eh keine Erfahrung mit Spielen haben. Ja. Und das ist so ein Match made in so ein hell. Und es ist so ein typisches Problem, wo man halt erst reinläuft, wenn es passiert. Ja. Mich macht das so sauer. Das ist so eine Schlamperei und so ein Pfusch. Und das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Tja. Ja. Früher war das alles so, it just works. Und gut, manchmal hat es halt nicht just funktioniert, aber du bist da erstens immer rausgekommen und die Daten waren immer sicher und meistens hat irgendwie aus- und wieder anmachen schon geholfen und das ging dann wieder alles. Und jetzt ist es halt so eine Shitshow auf Windows-Niveau, dass das iCloud ständig deine Daten frisst und die Migration ständig deine Daten frisst und nichts ist mehr sicher. Schaltet Apple ab. Ich werde zu alt, ich mag nicht mehr. Aber Apple hat doch so ein erfolgreiches Services-Jahr gehabt 2019. Aha. Die hätten mal Datensicherheit als Service, also Daten-Reliability als Service bauen sollen. Also wenn Apple Arcade funktioniert, dann kann man sich das jetzt auch für, glaube ich, 10 Monate zahlen, schießen, zumindest momentan. Also man kann ein Jahresabo abschließen für ein bisschen weniger Geld. Kommen ja auch nicht mehr so viele Spiele. Ja. Aber dieses Jahr ist schon ein Spiel erschienen, glaube ich. Oh, ja doch schon. Ja, wir haben erst den 7. Ja, das ist so. Wir sprechen über das Spiel, das erschienen ist. Nee, oder? Das ist noch letztes Jahr erschienen. Also ich glaube, im Dezember sind sogar 2 Spiele erschienen oder so. Es kam die große Flut und dann kam die große Ebbe und die dauert an. Ja. Die große, aber ich hab einer großen Dürre so langsam. Im Zuge dessen habe ich mit Dom App Store Raten gemacht. Das ist ein nettes Gesellschaftsspiel, wenn euch mal langweilig ist, ihr aber ein iPhone habt und eine Internetverbindung. Und zwar, man geht in den App Store auf Spiele und schaut sich nur die Banner an und muss dann sagen, was ist das für ein Genre? Was macht man in dem Spiel? Und wenn man das Spiel nicht kennt, ist es so gut wie unmöglich rauszukriegen, worum geht das Spiel anhand dieses Bildes, was da zu sehen ist im App Store. Ja. Ja. Nur gut. Also, okay. Sich jetzt genauso wie Fragen, die sich auch fragen wie ich, was ist denn das eine Spiel, das 2020 schon rauskam? Es ist Fragezeichen Doomsday World. Und was macht das? Ich schaue gerade nach, das Netz ist ein bisschen langsam hier. Das Earth climate has collapsed and your mission is to collect precious remaining plant life and return it to the safety of the Doomsday World. Genau, Doomsday World, da habe ich schon Adventure. Schon reingeguckt, beziehungsweise Dom hat reingeguckt und ich habe zugeguckt. Doomsday World. Und relativ sehr generisch langweilig. Man latscht da so rum und muss mit Kisten irgendwas machen, aber es ist, relativ wenig interessant und die Grafik ist halt okay, aber auch jetzt nicht wahnsinnig spannend. Ja. Aber, wo wir jetzt schon quasi beim Konsum sind, können wir direkt zum Konsum überleiten. I don't like it. You do not like it? What, jetzt what sieht abstoßend aus. Dann bleiben wir gleich bei Apple Arcade, oder? Können wir machen, ja. Also wenn ich schon dabei bin. Das Spiel, was du gerade eben gemeint hattest, war Lego Builders Journey am 19. Dezember erschienen. Und das Lustige ist, es ist schon das zweite Lego-Spiel, was bei Apple Arcade erschienen ist. Deswegen ist da die Unterscheidung oder der Untertitel wichtig. Lego Builders Journey ist, wenn man Monument Valley mochte und auch was Kleines Narratives in Lego nachbaut und das dann in 3D scannt und als App verkauft. Okay. Ach, das ist wieder ganz eins von diesen 3D gescannten Dingern. Nein. Man hat so kleine Inseln aus Lego. Es sieht wirklich sehr cute aus, also auch schön beleuchtet, schöne Schatten und so. Und du bist so ein kleines Kind mit einem Rucksack drauf, also so wie ein Schulkind und einer Mütze und hast dann auch aus Lego? Auch aus Lego und hast eine zweite Figur dabei, auch aus Lego, die offensichtlich schon erwachsen ist und musst immer dahin laufen. Und zwar kannst du über Lego-Steine laufen, indem du die hinbaust. Du hast immer so ein Set von losen Steinen in jeder Welt, die du hinbauen kannst und darauf läuft dann dieses Kind eigenständig hin. Mhm. Und du musst halt immer die Steine so hinbauen, dass du dir einen Weg schaffst zu der erwachsenen Person. Und das ist wirklich super cute. Es ist nicht anspruchsvoll, aber es macht einfach Spaß, dem zuzusehen und es ist herzig und gibt so ein Lagerfeuer und so. Also so dieses Lego-Feeling kommt da super rüber. Ich habe es nicht zu Ende gespielt, weil ich die Steuerung ein bisschen fummelig finde. Mhm. Also kannst du die Steine auch drehen und musst sie dann irgendwie an die richtige Stelle bauen und das ist mir nicht präzise genug. Aber wirklich ein süßes kleines Ding. Eine Empfehlung, mal reinzugucken. Selbst wenn man nur die ersten paar Level spielt, ist es schon wirklich auch ganz süß. Ja. Cool. Ja, dann mache ich einfach weiter. Ich leite nämlich diese Woche den großen Witcher-Blog ein. Ich bin nämlich einer von diesen 100.000 Menschen, die jetzt auf Netflix erstens die Serie geguckt haben und sich dann gedacht haben, ach ja, da gibt es ja dieses Spiel und sich dann das Spiel nochmal zur Gemüte geführt haben. Es ist nämlich übrigens so, dass The Witcher 3 jetzt mehr Leute spielen gerade als zum Release-Date wegen der Netflix-Serie. Ja, also mehr als je zuvor. Ja. Es liegt wahrscheinlich daran, weil ich auch reingeguckt habe. Ja, natürlich. Du warst das. Wir beide, wir haben da... Ihr wart das Zünglein, die Zünglein und an der Waage. Lustige ist, ich habe in die Serie genauso erfolgreich reingeguckt wie in The Witcher. Ah, okay. Verstehe. Bei mir ist das anders. Ich bin tatsächlich jetzt mal hängen geblieben. Ich habe ja mich immer beschwert über Schlangenöle, aber dazu kommen wir gleich noch. Witcher auf Netflix finde ich großartig. Ich habe mir das über Weihnachten angeguckt. Es sind 8 Folgen. Erzählen quasi die Story vor den Spielen. Dieselbe Stories, also oder Stories, die in den ersten beiden Büchern vorkommen, die also mehr so Kurzgeschichtensammlungen sind. Für alle, die das nicht wissen, kurzer Exkurs. Das sind Bücher von einem polnischen Autor. Und die Spiele sind quasi Umsetzungen dieser Bücher und die Netflix-Serie ist auch eine Umsetzung der Bücher. Und es gibt da irgendwie... Also es ist ungefähr so das Ostwind von Polen. Sozusagen. Nein. Oder der Herr der Ringe. Cornelia Funke würde ich eher sagen. Ah, okay. Aber vielleicht qualitativ besser. Ich habe nie Cornelia Funke gelesen. Ja. Ich habe tatsächlich auch mal angefangen, die Bücher zu lesen, aber dazu jetzt noch nichts, weil da bin ich noch nicht so weit. Aber Netflix-Serie habe ich fertig geguckt, alle 8 Folgen über Weihnachten und ich war sehr angetan. Man würde ja denken, Henry Cavill als The Witcher ist jetzt irgendwie nicht das beste Casting, aber es funktioniert hervorragend meines Erachtens. Das hat mich so irritiert. Also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich vielleicht insgesamt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde von der ganzen Serie gesehen. Und zwar nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil Agathe das mal wieder gebinged hat und ich habe gearbeitet. Verstehe. Und es gab durchaus auch ein, zwei lustige Szenen drin, aber dieser Typ hat einfach so Wangenknochen, die sind so skalpiert. So superheldig schlecht gescalptet. Naja, er spielt ja eben auch das Superman. Das irritiert einfach die ganze Zeit. Er ist ja Superman im aktuellen DC Cinema Universe. Gut. Insofern hast du das richtig erkannt. Und ansonsten ganz kurz eine Bemerkung. Also die Production Values reichen nicht an Game of Thrones ran. Das sieht man sofort. Ich habe aber ein, zwei nette Szenen gesehen. Ja. Mehr weiß ich nicht. Also ich finde, wenn man halt unter dem Gesichtspunkt guckt, wie sind die Production Values, dann hält einem halt auf, dass sie halt manchmal, wenn sich jetzt jemand verwandelt oder wenn irgendwie da was CGI-Heftiges passieren müsste, dass dann halt einfach weggeschnitten wird und dann wird halt wieder hingeschnitten. So, aber mir ist es beim Gucken nicht negativ aufgefallen. Ich finde allerdings schön, dass es sowas Xena-artiges hat. Gar nicht so sehr, was die Production Value angeht, sondern einfach nur wie die Leute in diesem Fantasy leben. Und das fühlt sich halt an wie echte Leute, die halt in dieser Fantasy-Welt leben. Ne? Und auch dieses Monster of the Week, was halt auch so ein bisschen die Serie begleitet, weil es halt irgendwie so eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten im Wesentlichen ist, gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, aber ich will auch nicht spoilern. Es ist meines Erachtens eine sehr kurzweilige Sache und man kann es durchaus auch gucken, ohne überhaupt Ahnung von irgendwas zu haben. Es wird halt unglaublich viel Lore gedroppt die ganze Zeit und The Convergence of the Spheres und bla, und du weißt halt gar nicht, von was die da reden. Aber es ist ja auch nicht weiter schlimm, das ist halt Fantasy, ja. Also da ist dann Herr der Ringe und sein ganzer es ist ja da auch nicht besser, ja. Da wird ja dann auch ständig von irgendwelchen Events gesprochen, von denen man noch nie gehört hat und da, wo man irgendwie das Silmarillion lesen muss, dass man überhaupt halbwegs durchblickt. Aber ja, also ich finde, man kann die Serie sehr gut gucken, ohne jemals Witcher-Content konsumiert zu haben. Und ich empfehle das. Ja. Und dann, bevor wir zu anderen Themen kommen, auch kurz was zu Witcher 3. Ich habe mir tatsächlich das jetzt dann auch gekauft, weil das ist sinnvollerweise jetzt auch gerade im Angebot für 15 Euro. Die Game of the Year Edition inklusive aller DLCs. Und habe mir das auf die PlayStation geladen und habe mal angefangen. Bin jetzt auch schon so, würde mal schätzen, 6 bis 8 Stunden in der Main Quest vorangekommen. Und es macht mir sehr viel Spaß. Mein Hauptkritikpunkt war ja, wie eben schon erwähnt, dass es für mich irgendwie so undurchdringlich war, weil als ich es bei Freunden geguckt habe, wie sie spielen, halt sie ständig ihr Schwert in irgendwelchen Ölen eingeölt haben, bevor sie Monster angegriffen haben, weil irgendwie manche Monster sind irgendwie schwach gegen dieses Schwertöl und so weiter und so fort. Aber ich spiele es halt auf einer relativ einfachen Schwierigkeitsstufe, also ich glaube, die zweiteinfachste sozusagen, und da ist es dann halt auch nicht so wichtig, dass man sein Schwert ständig richtig einölt. Aber mir gefällt halt irgendwie, wie die Story da erzählt wird, wie viele Sidequests es gibt, dass die Welt halt sehr offen ist und du quasi einfach da durchlaufen kannst und irgendwo ist immer jemand, der irgendein Problem hat und du kannst es dann für ihn lösen und mit ihm darüber verhandeln, wie viel Geld er dir dafür geben möchte, dass du sein Problem löst. Und ja, es ist auf jeden Fall für mich halt auch eine schöne Methode, da nochmal mehr Zeit mit diesen Charakteren zu verbringen, die ich halt in der Netflix-Serie gut fand. Ja, das Absurde bei mir war ja, ich habe es diesmal übers Tutorial hinaus geschafft. Aha. Und fand was, das alles. Was bezeichnest du als das Tutorial? Wirklich den ganz, ganz am Anfang in der Burg. Okay. Also das Tutorial, wie dir beigebracht wird, wie du überhaupt dieses Spiel bedienst. Ja. Hüpfen, kämpfen, fertig. Ja, ja. Ich war lange nicht so überfordert wie letztes Mal. Ich frage mich, liegt es daran, dass ich es halt schon einmal gemacht habe? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass ich viel mehr Spielerfahrung habe wieder? Letzteres. Also das war wesentlich angenehmer und ich habe dann weiter gespielt. Die Anführungszeichen hat man nicht gehört, weil ich sie nicht in der Luft gemacht habe, jetzt aber gerade, bis zur Taverne, wo ich Leute befragen musste. Ja, also wo das Spiel eigentlich losgeht, ja. Genau. Ja. Genau. Und ich hatte aber gleich schon wieder das gleiche Gefühl wie beim ersten Mal, nämlich man wird nach dieser Startszene mit dem Starttutorial wird man in so eine Mini-Zwischenszene geworfen. Da ist man in einem ausgeräucherten Dorf. Und ich hatte so eine Angst, dieses Spiel zu spielen, weil ich nicht wusste, was ich tun muss und ob ich nicht alles verpasse. Und deswegen, ich dachte, ich muss jetzt jedes einzelne Haus durchsuchen und mit jedem sprechen oder auch nicht sprechen, aber irgendwie hat es zu gar nichts geführt. Irgendwann habe ich mich gelöst und bin einfach weitergeritten. Aber es war eine super Stresssituation für mich. Und da wollte ich wissen, wie sehr nimmt dich das Spiel Also ich glaube, nach mehr Zeit, wenn ich mehr Zeit damit verbringe, dann werde ich es auch verstehen. Aber wie sehr muss ich denn Angst haben, dass ich was verpasse? Oder kann ich einfach locker, flockig drauf losspielen und das Spiel wird mich schon auffangen? Also meines Erachtens kannst du relativ flockig drauf losspielen. Du hast ja auch einen Quest-Tracker wie in Horizon Zero Dawn, wo du halt alle Neben- und Hauptquests sozusagen aufgeführt bekommst und wo du sagen kannst, ich will jetzt das machen und dann zeigt dir auch immer automatisch an, was du als nächstes machen sollst auf der Minimap. Insofern, das ist alles wie bei Horizon Zero Dawn, aber da ist kein Problem. Und ich denke nicht, dass du dir groß Sorgen machen musst, irgendwas zu verpassen. Ja? Also du kannst im Regel, zu den meisten Sachen kannst du einfach wieder hin, wenn du denkst, du musst jetzt dahin. Und es gibt nichts, wo du jetzt wo du extreme Nachteile dadurch hättest, dass du irgendwas nicht machst. Ja? Also es ist halt irgendwie, wenn du gerade kein Geld hast, empfiehlt es sich halt irgendwie so doch ein paar Häuser durchzulaufen und den Leuten ihr Brot zu klauen oder sonst was. Ja, man kann immer fleißig looten und das dann verkaufen oder sonst wie dismanteln. Also das ist nämlich total irre. Also diesmal ging das ja auch. Und dann bin ich auch weitergeritten. Letztes Mal habe ich an der Stelle aufgehört. Denn es liegt natürlich einfach auch an den vielen Genre-Konventionen, die mir damals noch komplett unklar waren, wie die sind. Also wie auch Open-World-Spiele gestaltet sind. Also wenn ich allein daran zurückdenke an Horizon Zero Dawn, das Spielende, mir war nicht klar, dass ich am Ende dann in die Welt zurückgesetzt werde und dann noch Zahn machen kann. Das hat total viel Stress ausgelöst bei mir, bis ich das irgendwo nachgelesen hatte und dann versichert war, okay, ich kann das dann noch machen, ich muss das nicht alles vorher auf die Reihe kriegen. Also das finde ich schon spannend. Ich wollte auch weiterspielen, aber dann wollte ich doch noch Death Stranding platinisieren und Death Stranding ist so ein tolles Spiel, um zu laufen vor dem Computer, weil das ist auf eine Art anspruchslos, die da super passend ist. Aber hier, wo du gerade sagst, laufen vorm Computer, hast du denn jetzt schon Ring Fit Adventure? Ich muss ja ehrlich sagen, ich werde mit Nintendo so emotional nicht warm. Okay. Also diese ganzen Welten, die mir anbieten, sind halt nix, was ich schön finde, wo ich gerne bleibe. Also Link's Awakening war da halt ganz anders, weil das war dieses cutie putzige Zeug, aber so dieses ganze Mario und ich weiß gar nicht, Ring Fit, in welcher Welt spielt denn das? In Ring Fit. Ach, das ist dann nochmal was anderes. Also ich mag dieses ganze Bonbon-bunte Zeug einfach nicht. Ja, also es hat halt schon einen klaren Mehrfokus auf Sport tatsächlich. Also und ja, und ich habe immer Angst. Also ich habe damals für die Wii nämlich mir so eine Sport-App gekauft, wo du auch so irgendwie so ein Band hattest oder so. Und das als, also was ich sehr mochte, war das Balance-Board. Aber irgendwie meine Arme zu dehnen mit so einem Teil, das weiß ich nicht, für mich so unnatürlich. Es fühlt sich für mich also Sport an, statt nach Spielsport. Verstehe. Du hast es gespielt, ne? Ja, ich habe es gespielt. Und ich spiele es auch so ab und zu mal und ich möchte es eigentlich häufiger tun, aber dann hat man ja keine Zeit, gerade für Sport. Wie spielig ist es denn? Wie spielig? Es ist halt so, wie spielig ist es? Das ist eine gute Frage. Es ist nicht Primärspiel, sagen wir so. Wenn wir Wii Sports nehmen, das hast du ja wahrscheinlich noch. Da gab es die Yoga-Übungen, die waren null spielig. Ja. Und Skateboarden war spielig. Und dann gab es noch so dazwischen Sachen, wo du merkst, dass das Spiel ist hauchdünn drüber gelegt. Also es ist schon eher Richtung Skateboard. Also du läufst da halt durch die Gegend und da sind halt Hindernisse, über die springst du oder es kommen halt Gegner, die schießt du quasi ab. Es ist jetzt nicht super deep, was das Gameplay angeht und so. Es erfindet nicht das Genre neu sozusagen. Es ist halt im Wesentlichen halt ein Jump and Run mit ein bisschen Schießen. Aber das klingt immersiv genug. Aber es ist definitiv immersiv, auch weil das Tracking so gut ist. Also du hast halt wirklich das Gefühl, diese Spielfigur bewegt sich genau wie ich. Und wenn ich auf diesen, also du hast halt am Bein hast du einen Joy-Con, der dein Walking oder dein Running quasi trackt. Und dann hast du halt einen auf dem Ring, ja, den du ja zusammendrücken kannst oder ziehen. Und darüber machst du also Sachen wie springen, indem du den Ring auf dem Boden zeigen lässt und dann feuerst, weil dann kommt dann so Luft raus, die dich nach oben katapultiert. Oder halt Sachen abschießen, indem du zielst und dann drückst. Das funktioniert halt super und das Tracking fühlt sich halt echt immersiv an und das ist echt ein Pluspunkt. Ja, und dann kommt bei Nintendo halt noch dazu, dass die Preise so, das ist halt immer gleich ein Kleinwagen statt, ach ja, ich kaufe mal ein kleines Spielchen. Ein Kleinwagen. Den Kleinwagen für 60 Euro möchte ich sehen. Matchbox? Ja, Kleinstwagen. Ja. Ja. Gut, aber nochmal kurz abschließend zu Witcher 3. Wenn ihr, vor allem wenn ihr Netflix geguckt habt und euch denkt, da könnte ich noch mehr, dann ist Witcher 3 definitiv eine Empfehlung. Auch sonst, wenn ihr Open-World-Spiele mehr mögt, guckt euch das an, falls ihr noch nicht habt. Wir sind ja da jetzt bei weitem nicht die Ersten, die drüber reden. Ja, war auch bei vielen, vielen Spiele der Dekade-Liste, ja. Listen dabei. Gut, kommen wir als nächstes zu einer weiteren Spiele der Dekade Erwähnung und Metadata dazu sozusagen. Ja, und zwar NoClip kennt man ja, die machen Dokumentationen über Spiele, meistens so Hintergrunddokumentationen. Auf YouTube kann man die finden, viele interessante Dokus und jetzt wurde veröffentlicht eine über Outer Wilds. Sie geht nicht so wahnsinnig in die Tiefe, muss ich sagen. Also danach war ich jetzt nicht so super viel schlauer. Lag, glaube ich, auch daran, dass ich mal einen Podcast gehört hatte und einige kleinere Hintergrundinformationen schon kannte. Aber es war unterhaltsam, die nebenbei zu hören. Was ich gerne eigentlich noch hätte, wäre ein GDC-Vortrag, wo mal klar erzählt wird, ja, so haben wir diese Puzzlekette gestaltet oder so. Mhm. Vor allem auch diese Änderungen haben wir gemacht, weil die Leute, also das Interessanteste an Outer Wilds ist eigentlich, wo sind die Leute ausgestiegen, wo hatten die Riesenprobleme, dem Spiel zu folgen und was haben die Entwickler gemacht, dagegen zu arbeiten. Das würde mich noch mehr interessieren. Das war jetzt einfach ein netter Snack, deswegen habe ich es hier auch verlinkt. Kann man sich einfach mal so angucken, wenn man gerne auch YouTube guckt. Gut. Dann habe ich als letztes Konsumthema die Seltenheit schlechthin, nämlich eine Mac-App. Gut. Habe ich heute auf Arbeit gelernt, dass es die gibt. Schönen Dank an Etienne. Wir sprechen über Dexset. Und Dexset ist für diejenigen, die lieber eine Markdown-Datei schreiben, als ein Keynote bearbeiten. Du kannst nämlich einfach ein kleines Markdown schreiben mit einem relativ simplen Syntax sozusagen und kannst mit Dexset das dann als Präsentation präsentieren, inklusive den ganzen Features, die man haben will, also Presenter Notes und Export nach PDF und Videos auch inline, wenn du über Dexset abspielst. Images auch in verschiedensten Varianten als Hintergrund mit Filter drüber. Es gibt verschiedene Textstyles, die halt deine Folien schön aussehen lassen. Es gibt Custom Themes, die du verwenden kannst. Du kannst auch selber was basteln. Aber insgesamt führt das halt auch dazu, dass deine Folien einen schönen Style haben, der sich durchzieht und schön klar und simpel sind. Und wer da Interesse hat daran, einfach schön klare Präsentationen in Markdown schreiben zu können und die dann auch abspielen zu können, dem sei das ans Herz gelegt. Tja. Wo gibt's das? Das gibt's im Internet. Also nein, ich meine, es gibt ja verschiedene Bezugsquellen auch auf dem Mac, nämlich den App Store. Ja. Ja, nicht im App Store, nämlich, sondern im Internet. Okay. Ja. Okay. Im richtigen Internet. Mhm. Gut. Kommen wir zum Nachklapp. Und da haben wir ja schon angedeutet, dass es da diesmal um Manifold Garden gehen wird. Ja, ich habe es tatsächlich durchgespielt jetzt. Nice. Und zwar, indem ich neu angefangen hatte. also, mein Problem war ja, dass ich an einer Stelle mal irgendwo runtergefallen bin. Und in dem Spiel stirbst du ja nicht und wirst dann an den anderen Punkt zurückgesetzt. Und das ist ja so eine Geometrie, die in sich verschlungen ist. Das heißt, du kommst da raus, wo du rausgefallen bist. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Tage nicht gespielt und dann war ich wieder da und wusste einfach nicht mehr, wohin. Mhm, wir berichteten. Und ich habe es nicht hingekriegt. Also habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt einfach nochmal frisch. Das ist jetzt 2 Monate alt, ist wahrscheinlich sinnvoll. Erstmal ein Tipp. Ich habe auf dem iPhone diesmal gespielt. Beim ersten Versuch hatte ich ja Controller, was auch gut funktioniert. Aber die iPhone-Steuerung finde ich an sich ziemlich gut. Auf der einen Seite bewegst du dich, ich glaube links, ja genau, links bewegst du dich, rechts schauen, also diese Standard 3D-Steuerung für iPhone. Wenn du an eine Wand kommst, kannst du ja die Gravity ändern, dass diese Wand der Boden wird. Und dann erscheint auf dem iPhone-Screen so ein Hexagon, wo du draufdrücken kannst. Das Problem bei mir war, das Hexagon erscheint genau da, wo ich meinen Kamerafinger habe. Das heißt, ich bin öfter mal, habe ich die Gravity geändert. Aber in den Einstellungen kannst du das an eine beliebige Stelle schieben. Was ich sehr, sehr schön fand. Es gab leider trotzdem noch ein Problem bei der Bedienung und das ist, du musst so Würfel aufnehmen. Auf dem iPhone funktioniert das, indem du auf den Würfel auf dem Screen tippst und du lässt ihn los, indem du irgendwo auf dem Screen tippst. Ja, aber das passiert halt gerne mal einfach so. Weil die Geste nicht so gut erkannt wird, weil ich gerade die Kamera ändere oder so. Und das ist halt super fatal, weil du musst diese Würfel bewegen, um die Rätsel zu lösen. Und wenn du den fallen lässt, ist es oft so, dass der ins Nichts fällt. Das heißt, du verlierst super viel Progress dadurch. Und das kann man nicht ändern in den Settings. Also das fand ich sehr schade. Also da hätte ich gerne gehabt, auch nochmal direkt auf den Würfel drücken, damit der verloren geht. Gut, ich habe es von vorne gespielt und diesmal habe ich auch ein bisschen mehr aufgepasst, was will mir die Welt sagen, welche Pattern wiederholen sich und es gibt so gewisse Dinge, die immer in jedem Level gleich sind, woran du merkst, das Level ist jetzt abgeschlossen, da geht's weiter und so fort. Das Problem an dem Spiel ist tatsächlich, dass es sehr, sehr ähnlich aussieht. Und das, was ich letztes Mal auch gesagt habe, du hast keine Richtung. Das heißt, also das, ich hatte ja letztens gesagt, eins der Spiele, die am das schlechteste Level-Design haben, ist Lost Ember. Da stehe ich auch immer noch dazu, weil es einem auch keine Richtung sagt. Bei Manifold Garden ist es aber oft auch so, dass ich nicht weiß, wo ist vorne, wo ist hinten. Kleiner Tipp da, orientiert euch daran, sucht die Bäume, wenn ihr neu in ein Level kommt. Die sind gut, um sich zu orientieren. Es ist eigentlich immer die Richtung vom Baum zu diesem komisch schwarzen Würfel. Aber das ist was das Spiel nicht wirklich geschickt einem beibringt. Also es hat eine Formensprache, die ist auch immer gleich. Wenn man genau aufpasst, wird man die lernen. Sollte man, wenn man anfängt mit dem Spiel. Aber es wird einem nicht wirklich gut beigebracht. Und wenn du dann erstmal in der Mitte bist, ist es zu spät, um die gut zu lernen. Also macht eure Bartzelaugen auf und passt gefälligst auf, wenn ihr das spielt. Genau. Das ganze Spiel ist in Farben strukturiert, die Richtungen angeben. Das heißt, ich mache, glaube ich, in jeder Richtung ein großes Level und dann gibt's noch eins, was alles zusammenwirft. Daran kann man sich auch orientieren, wieso der Progress ist. Aber man kann halt auch verloren gehen. Das ist ein bisschen blöd. Generell noch zur Kritik. Ich habe die Rätsel fast immer schneller gelöst, als ich sie ausgeführt habe und die Ausführung war dann anstrengend. Und das ist ja eigentlich was du nicht haben möchtest. Also sobald ich das Rätsel gelöst habe, soll es nicht mehr schwierig sein, es auszuführen. Das Ende ist dann so eine krasse Animation. Da sind die im Vorteil, die früher als drittes Programm den BR hatten, denn der hat solche Animationen immer zwischen den Werbespots gebracht im dritten Programm in der ARD. Gab es ja dieses Regionalfenster und dann kamen immer so Werbespots. Ich glaube, in Schwaben gab es dann immer das Pferdle und das Äffle und so. Und in Bayern gab es so wirre Formen, die mit einem Computer erzeugt wurden oder mit einem Oszillator. Ja, also am Ende kommt halt einfach so eine abgefahrene grafische Animation, die relativ lang ist, aber einem halt auch nichts jetzt nicht das Gefühl gibt, oh, da gab es einen großen Zusammenhang von dieser Welt oder diese Welt hat irgendwas zu bedeuten. Es bleibt komplett abstrakt. Nice. Ich bereue es nicht, dass ich es durchgespielt habe, aber es wird, glaube ich, schon bald vergessen sein, das Spiel, weil ja, da ist halt ein Antichamber und die Chambert dann doch einfach das schade, stärkere Ding. Schade, ich hätte es so Antichamber like irgendwie in meinem Kopf eingeordnet. Und es ist ein bisschen seltsam von der Progression der Mechanismen, denn es werden im Laufe des Spiels neue Mechanismen eingeführt und dann werden die irgendwie auf eine ganz komische Art wiederholt. Und das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also du hast auch nicht so wirklich das riesige Fortschrittsgefühl bei dem Teil. Man kann spielen. Es ist nett. Es ist, wenn man Apple Arcade hat, sollte man auch reinschauen, aber nicht der Riesenwurf. Also ich hatte mir mehr erhofft. So, und dann war es das mit Manifold Garden als Nachklapp. Jetzt noch ganz kurz zu Death Stranding, weil ich habe ja gesagt, ich platiniere das gerade. Und da sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen. Gold als kleiner spoilerloser Tipp. Spoilerlos insofern, wenn ihr gar nichts über das Spiel wisst, ist es natürlich ein Spoiler. Aber wenn ihr grundsätzlich wisst, was man in dem Spiel tut, ist es keiner. Und zwar progressionstechnisch ist es so, dieses Spiel ist ja wirklich schön, aber Kojima hat es nicht geschafft, die Story und die Spielmechanik in eine vernünftige Progression zu bringen, sodass die Trigger automatisch kommen, damit die Progression ausgelöst wird. Sondern es gibt echt ein paar Stellen, da ist es wirklich flickwerkig zusammengebastelt und nicht natürlich. Also ich hatte auch Stellen, da kam eine E-Mail, also man kriegt in dem Spiel E-Mails, da kam die E-Mail und das war schon längst passiert, was da eigentlich in der E-Mail steht. Also die kam einfach zum falschen Zeitpunkt. Sowas passiert öfter. Und bei der Progression kann es dir durchaus passieren, dass du hängen bleibst im Spiel. Nur deswegen, weil du nicht schlafen gehst. Ich glaube, das ist mir tatsächlich fast mal passiert. Weil die E-Mails kommen nur, wenn du ruhst, wenn du schlafen gehst oder einen Auftrag ausführst. Ich habe auch unterwegs mal ja, wenn, schon bekommen. Wenn du einen Auftrag aus, also es gibt so bestimmt, schlafen gehen ist halt das sicherste. Es gibt so bestimmte Punkte, da können E-Mails reinkommen. Und das perfideste im Spiel ist, du musst sie lesen. Wenn du die nicht liest, passieren manche Dinge einfach im Spiel nicht. Also du musst sie nicht wirklich lesen, du musst sie als gelesen markieren. Deswegen ist bei mir, ich bin genau bei so einer Sache, bin ich genau hängen. Und es kann sein, dass du da Aufträge erfüllst und Aufträge erfüllst und Aufträge erfüllst und das Spiel geht nicht weiter, bloß weil du eine fucking E-Mail nicht gelesen hast. Ich bin genau bei so einer Sache hängen geblieben. Ich bin genau, was ich dir vorhin erzählt habe, dass jetzt im Nachhinein fällt mir nämlich ein, ich bin lange im Kreis geirrt und irgendwann dann habe ich total entnervt, bin ich wieder an eine Situation gekommen, wo ich schlafen konnte, habe dann meine E-Mails aufgelesen und dann plötzlich ging es wieder so plupp, als hätte sich eine Blockade gelöst und alles würde wieder laufen und ich habe wieder die Story-Aufträge bekommen. Es gibt noch ein paar größere Klopper, wo das Spiel die Immersion bricht in der Hinsicht. Wir haben sie, glaube ich, im Spoiler-Teil mit Dom vor ein paar Wochen mal erwähnt. Aber das ist wirklich schlecht gemacht, weil das Spiel es dir auch nicht kommuniziert. Klar, wenn du irgendwann total erschöpft bist, dann ruht sich dein Charakter automatisch aus und dann kommen eben diese Sachen. Deswegen geht das Spiel schon vorwärts. Aber da musst du erst, ich muss da ganz muss ehrlich passieren. Sagen, ich wünsche mir dieses Feature, was Kojima da eingebaut hat, fürs Real Life und nicht für die Spiele. Ich fände es toll, solange ich die E-Mail nicht gelesen habe, gibt es da auch keinen Progress. Strang nicht weiter. Aber ja, also absurd, wenn man denkt, wie viele Details und Aufmerksamkeit in das Spiel reingeflossen sind. Genau, und ich habe jetzt noch zwei Trophäen offen, habe ungefähr so viel Zeit nach dem Ende des Spiels reingesteckt wie vorher. Ach du Scheiße, wie viele Stunden bist du jetzt? hatte aber auch solche Probleme, wo dann einfach nichts voranging, weil ich nicht genau wusste, was ich zu tun hatte. Ich habe viele Stunden. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, da kann man ja auch gucken. Also ich habe ja jetzt... aber ich hatte Spaß beim Open-World-Teil des Spiels. Also ich hatte Spaß tatsächlich, einfach diese Spielmechanismen noch ein bisschen auszuloten, mal das eine zu tun, mal das andere zu tun. Es gibt genug Abwechslung. Teilweise wird das Spiel zu so einem SimCity am Ende. Teilweise ist es ein Action-Spiel. Also du kannst es auf verschiedene Arten spielen. Und da, gerade so mit dem Laufen, was ich ja immer vorm Computer mache, ist es eine coole Kombi. Und dann geben dir diese Achievements halt noch genug Incentive weiterzuspielen. Also ich habe es jetzt auch mal angespielt. Du musst kurz sagen, ob du was spoilst oder nicht. Ich oder wie stark du spoilst. Ich werde, glaube ich, jetzt ein bisschen spoilern. Ich werde mich aber auf die Dinge beschränken, die, glaube ich, für mich speziell gelten. Und dann mir euren Spoilerteil anhören und dann machen wir eine ganz große Death Stranding Retrospektive, wenn ich damit fertig bin im Sommer. Du kannst einfach da reinreden in das, was wir da, weil wir haben, glaube ich, 2 Stunden geredet. Stimmt, das mache ich, das mache ich. So reinrufen. Also, die Besonderheit bei mir ist ja, ich habe mir eine PlayStation 4 gekauft für dieses Spiel. Und dementsprechend will ich jede Sekunde Gameplay, die es da drin gibt, rauszuzeln, damit es sich lohnt. Ich bin jetzt bei 50 Stunden, das heißt, ich zahle jetzt so 6 Euro die Stunde oder habe 6 Euro für jede Stunde Gameplay gezahlt. Und ich habe ja davor, es hat sich fast schon gelohnt, ne? Das ist wie, als würdest du ein Jahr lang jede Woche ins Kino gehen. Ich bin ja total unbeleckt, was Rechenpower und Grafikleistung angeht. Und dieses Spiel haut mich visuell so unglaublich um. Das ist unbeschreiblich, wie wahnsinnig gut diese Grafikleistung ist. Hast du eine Pro oder eine normale? Pro. Mhm. Mein Cheat ist ja immer, so 5 bis 10 Jahre aus den neuen Spielen auszusteigen und mir dann das neueste AAA-Spiel zu kaufen. Und dann, das bläst mich so weg und das tut Death Stranding halt im Moment, weil es ist grafisch, es ist so eine Grafikorgie. Es ist genau das, was du gesagt hast, man sieht so weit, das ist großartig, weil du halt ein Gefühl also für diese siehst, Welt bekommst. Das, was, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, das, was die Leute immer über Breath of the Wild sagen, das ist in Death Stranding halt so auch. Mhm. Und bei Breath of the Wild ist die Grafik ja relativ stilisiert und bei Death Stranding hast du wirklich da die Landmarke schon im Nebel, in der Entfernung und es sieht halt nicht stilisiert aus, sondern irgendwie fast echt. Ja. Ja, und sonst der Ersteindruck, ich spiele es auf hart, weil ich will jede Sekunde Gameplay und jede Sekunde Schwierigkeit, jedes Mühe Schwierigkeit aus diesem Spiel rauspressen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind bei hart nicht die Sachen, die hart Spaß machen würden, hart, sondern nur die Sachen, die mir am wenigsten Spaß gemacht haben, hart. Ich finde, es könnte noch ein bisschen härter sein, weil ich habe noch kein Fahrzeug kaputt gemacht. Genau, also ich glaube, der normale Teil des Spiels ist gar nicht härter, sondern nur die Kämpfe. Ah, ja. Also die also der Kampf, ich habe jetzt einen Kampf gehabt, das Episode 4 Unger heißt die. Und die war wirklich knackig schwer. Also an der bin ich einen Tag lang gesessen. Genau. Und es hatte aber eine schöne Lernkurve. Und also du machst einerseits deine Achievements von gleich, der Geschicklichkeit die kannst du her. Nur bei hart. Ah, die gibt's nur bei hart. Also nein, es gibt ein Achievement, was nur bei hart gibt. Ah, okay. Und also Manual Dexterity, die Fingerfertigkeit, die du brauchst, um rumzuballern, die lernst du ja auch erst, weil du 2 Analogsticks und 2 Trigger gleichzeitig bedienen musst. Mhm. was ich schön finde, ist, dass das tatsächlich so eine Strategie- oder Taktikkomponente hat. Ich weiß nicht, ob das nur auf hart ist, aber ich versuche solche Spiele immer auf der höchsten Schwierigkeit zu spielen, die mir noch Spaß macht und funktioniert bei hart für mich. Also das Schöne an Death Stranding ist, dass du es jederzeit ändern kannst in beide Richtungen. Ja, das finde ich ist inzwischen bei solchen Spielen einfach. Ich spiele mittlerweile auch auf Mandatory. Art. Das ist dieses Feature ist Pflicht, dass du unterwegs auch noch runterdrehen kannst. Bei Yakuza übrigens ist das auch so bei passiert. Witcher 3 so. Da waren mir die Kämpfe so viel zu schwer, dass ich runterdrehen musste und das wäre eine Tragödie gewesen. Genau, es gibt auch Spiele, da kannst du nur in eine Richtung drehen und welche, wo du gar nicht drehen kannst. Okay. Ja, wo halt so, jetzt hast du aber sozusagen mal Baby-Modus gemacht und ich lasse dich nicht mehr zurück. Mhm. Oder andersrum. Ja. Ansonsten, es ist halt so Kojima wie Joss Whedon-Serien Joss Whedon sind. Es hat halt, es trägt seine Handschrift mit der, die Story ist so Kojima, also verschwurbelt und komisch, aber irgendwie in sich so stimmig, dass es also vollkommen wasserdicht ist. Es ist schon absurd, wie sehr man diese Seltsamkeiten akzeptiert und es sich nicht so anfühlt, als oh, das ist jetzt nur ein Gimmick, obwohl du ein Baby vor dir rumträgst. Ja, das stimmt. Die Charakternamen sind, die sind so doof. Und ich muss auch sagen, es ist irgendwie... Aber du bist Play Long Man. Ja, ich bin Play Long Man in der Tat. und die, ich weiß nicht, die Rollen, mein Gott, ja, das ist halt so. Ich glaube, Kojima wird sich dann nicht mehr ändern. Die Frauenrollen sind die Frauenrollen und die Männerrollen sind die Männerrollen. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass der erstmal das Spiel beginnt mit 10 weißen Dudes und dann kommt erst die Diversity. Ja, und es ist so blöd, weil die weißen Dudes sind so in den Knotenpunkten und die anderen sind überall in den anderen. So dass du die gar nicht auseinanderhalten kannst, wer ist. Ja, und es ist auch irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar. Ja, und es ist auch nicht, die Leute in den wichtigen Rollen sind jetzt nicht. Also, nee, gar nicht. Das löst sich dann auch komplett auf. Es hat mich nur verwirrt, weil es ist wirklich ein Spiel, wenn ihr mal dieses Erlebnis haben wollt, wenn alle Weißen gleich aussehen am Anfang. und du dich nicht auseinanderhalten kannst. Das ändert sich dann im Laufe des Spiels, wenn dann diese ganzen Cameos kommen, wo du vielleicht ein, zwei Leute mal gesehen hast. aber dem Rest, da werde ich mich noch enthalten. Ich werde es durchzocken, dann eure 2 Stunden Nachtclub-Orgie hören und falls ich dann noch was zu sagen habe, mache ich das hier im Podcast. Ich bitte dich, dass du da so Interjections machst in unsere... Und hier an dieser Stelle möchte ich es betonen, dass das Quatsch ist. Gut, also auf jeden Fall ein Spiel, aus dem ich sehr, sehr viel Zeit rausgeholt habe. Ja. Man kann viel jammern, aber es ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und eine Sache wollte ich doch noch sagen, nämlich seit ich mit dir über Spiele rede, Marcel, ist ja, macht es Spaß, das Ding zu bedienen. Eine von den Gold-Standards, Messlatten, und das tut es. Das ist so, dieses Spiel macht im Gameplay, andersrum nicht so, aber im Gameplay selbst macht jeder Aspekt von diesem Spiel und jedes neue Techno-Spielzeug, das du in die Hand bekommst, Spaß, es zu bedienen. Mhm. Und das ist wirklich großer Respekt. Und sie haben für viele Sachen auch die richtigen Metaphern gefunden. Zum Beispiel den Körper stabilisieren, da die R2, L2 zu drücken, das passt einfach gut zu der Handlung, die du machst. Und da, wo es nicht passt, fällt es dann aber auch auf. Also mein größter Gripe ist, und das hoffe ich, dass die nächste Konsolengeneration das irgendwie löst, sind ja immer noch die L3, R3 Buttons, dass die kein Feedback geben, drücke ich die gerade, und gerade der Stranding gibt ja auch... Feedback gibt das doch schon, das macht doch so, das klickt ja, ja, so aber stark. Also das Gemeine bei Death Stranding ist da folgendes: Du kriegst ja dann so einen Boost. Und es funktioniert auch ganz gut, wenn du auf offener Fläche bist. Mhm. Das Blöde ist, wenn ich zu einem Haus, um was abzugehen, in diese Begrenzung reinkomme, dann schaltet der mich automatisch runter, weil er verbietet, dass ich diese Funktion, also der schaltet mich runter und danach wird sie wieder freigeschaltet. Und es gibt da so Momente, wo nicht klar ist, habe ich jetzt den Boost, bin ich im Boost-Modus, bin ich nicht im Boost-Modus, und ich kriege halt vom Controller selber gar kein Feedback. Du hast so einen Moment, wo ich krieg bei einem Controller ein Feedback, wenn ich R2 drücke, dann weiß ich, habe ich das gerade gedrückt oder nicht. Ja, ja, ja. Bei diesen Tasten kriege ich es eben nicht richtig. Und der Effekt ist, dass du dann so wie ein Gummiband, das man loslässt, plötzlich nach vorne schnellst, weil dein Boost doch noch an ist und dann im Zweifel mit zerbrechlichen Dingen in eine Wand reinfährst. Kleiner Tipp, ja. Drück den Kreis, dann gehst du in die Hocke und rennst ziemlich sicher ab. Ach ja, ach, ich freue mich schon sehr drauf, mit dir über dieses Spiel hier im Podcast zu reden. Ja, aber das wird nicht mehr in dieser Woche passieren, weil diese Woche sind wir nämlich am Ende der Agenda angekommen. Mir bleibt im Prinzip nur, wie jede Woche oder jede Sendung, mich zu bedanken, dass ihr zugehört habt und euch zu hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Fanboys. Tschüss. Adi. Tschüss. When a humble bard graced to ride at home with Geralt of Rivia, along came this song. From when the white wolf fought a silver-toned devil, his army of elves up his hooves the day revel. They came after me with lance of foe to see, broke down my loot and they kicked in my teeth. Wound at the foe's horns, men sought tender me, and so cried a witcher, he can't be blamed. Toss a coin to your witcher, that matches and breaks you and bring to the morn. He thrusts every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence he came.